Ich bin der Cthulhu, der große Träumer, der in den Tiefen des Meeres schlummert. Wer bist du, Mensch? Dr. Hartmut Eisenbart, Research and Ich bin Discoverer, Professor Dr. Hartmut Eisenbart, ein Forscher und Yokmokokai, Entdecker. Ich habe von Ihnen gehört und wollte Sie kennenlernen. Du bist mutig, Mensch. Aber warum willst du mich kennenlernen? Ich bin kein freundliches Wesen. Ich bin ein Mann der Wissenschaft und der Neugierde. Ich möchte alles über Sie und Ihre Welt erfahren. Meine Welt ist nicht für Menschen gemacht. Sie sind zu schwach, um sie zu verstehen. Aber ich bin bereit, alles zu lernen, was ich kann. Ich möchte verstehen, was Sie sind und was Sie wollen. Ich bin ein Wesen aus einer anderen Dimension, das von den Sterblichen verehrt wird. Ich bin nicht gut oder böse, ich bin einfach da. Aber was wollen Sie von uns? Warum sind Sie hier? Ich bin hier, um zu schlafen und zu träumen. Aber es gibt eine Sterbliche, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ihr Name ist Magdalena Meisendraht. Ich möchte Sie kennenlernen. Magdalena Meisendraht. Magdalena Meisendraht? Ich kenne Sie. Sie ist eine Forscherin wie ich. Aber warum interessieren Sie sich für sie? Sie hat etwas, das mich fasziniert. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich möchte sie treffen und herausfinden, was es ist. Ich kann versuchen, den Kontakt herzustellen. Aber ich warne Sie, Cthulhu. Magdalena ist eine kluge und mutige Frau. Sie wird nicht einfach zu Ihnen kommen. Ich verstehe. Aber ich werde Geduld haben. Ich bin bereit, auf Sie zu warten. Ich werde mein Bestes tun, um den Kontakt herzustellen. Aber ich bitte Sie, Cthulhu, seien Sie vorsichtig. Magdalena ist keine gewöhnliche Frau. Sie wird nicht zulassen, dass Sie sie beherrschen. Ich verstehe. Aber ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich möchte Sie kennenlernen und verstehen, was Sie so besonders macht. Dann werde ich mein Bestes tun, um den Kontakt herzustellen. Aber ich warne Sie, Cthulhu. Magdalena ist eine Frau, die man nicht unterschätzen sollte. Du bist ein Narrmensch, aber ich werde dir eine Chance geben. Wenn du beweisen kannst, dass du würdig bist, dann werde ich dich vielleicht verschonen. Ich werde alles tun, was ich kann, um Ihre Gunst zu gewinnen. Ich möchte lernen und verstehen, was Sie sind und was Sie wollen. Dann sei bereit, Mensch. Denn wenn du versagst, dann wird dein Schicksal schrecklich sein.